Die NSA hört keinen ab, denn das U knallt alle ab. Ach, das wirst du doch verstehen. Das ist mein Made in Berlin. Die bösen Skins, die lieben Bums. Heida, die machen wohl gar keine kleinen Jungs. Ach, das wirst du doch verstehen. Das ist mein Made in Berlin. Dreimal am Tag kommt Nazis raus. Ach, das wirst du doch verstehen. Alles im Feind, Made in Berlin. So, die vierte Strophe ist für unsere wackeren deutschen Hooligans, die Salafisten immer so herzlich begrüßen. Wer ist der Chef der Salafisten? Na? Ja. Yeah. Peer? Ja, was? Fotze schreibt Maschist mit V. Bei Vogel weiß man's nicht genau. Das wirst du doch verstehen. Alles die Feind, Made in Berlin. Das ist die Feind, Made in Berlin. Das ist die Feind, Made in von früher. Hallo.